Kundgabe 2764. Empfangen durch Bertha Dudde am 2. und 4.6. 1943. Ursubstanz der Schöpfung ist die Liebe. Aus nichts wurde die Welt. Es ist dies ein Geheimnis, das unenthüllt bleibt dem Menschen, der unerweckten Geistes ist. Es war nichts da, als nur der Wille Gottes. Und dieser ließ alles entstehen, was im weiten Weltall als sichtbares Schöpfungswerk den menschlichen Sinnen sich darbietet. Der Wille Gottes und seine Macht vollbrachte das Wunder der Schöpfung. Doch dem Menschen auf Erden ist sowohl der Wille als auch die Macht Gottes unbegreiflich, solange er selbst kraftlos und willensschwach ist, weil er Gott fern ist. Erst die Gottnähe trägt ihm diese Erkenntnis ein. Erst die Gottnähe vermag ihm das Wesen Gottes begreiflich zu machen. Und dann erst versteht er, dass aus der Macht und dem Willen Gottes alles hervorgegangen ist. Und diese erschaffende Macht ist eine Wesenheit, die denkfähig ist und durch ihren Willen ihre Gedanken zur Form werden lässt. Sie benötigt nichts, sondern der Wille allein genügt, dass etwas entsteht, was zuvor nicht war. Die erschaffende Macht, die sich durch ihren Willen als Wesenheit kennzeichnet, ist so nach der Quell einer unerschöpflichen Kraft. Denn da unentwegt neue Schöpfungen entstehen, muss eine Kraft solche zuwege bringen, die der Wille bestimmte, diese oder jene Form anzunehmen. Und da der Wille mit unübertrefflicher Weisheit gepaart ist, müssen die Schöpfungen überaus sinnvoll sein, sowohl in ihrer Beschaffenheit als auch in ihrer Bestimmung. Sie müssen einem Zweck dienen, da eine weise Schöpferkraft nichts ohne Überlegung entstehen lässt. Diese Schöpferkraft also muss erkannt werden in allem, was den Menschen umgibt. Denn sie ist nicht abzuleugnen, ansonsten kein Ding bestände, das ist. Ob aber die Weisheit des Schöpfers erkannt wird, das hängt vom Willen des Menschen ab, einzudringen in tieferes Wissen. Er muss beobachten, was um ihn vorgeht. Er muss seinen Verstand gebrauchen in der rechten Weise. Er muss seine Gedanken hinlenken zum ewigen Schöpfer, auf dass die Kraft auch auf ihn einströme, auf dass er die Zweckmäßigkeit dessen erkenne, was ihn umgibt. Die Weisheit Gottes kann er erst erkennen, so er sich tiefer mit den einzelnen Schöpfungswerken befasst, so er deren Bestimmung zu ergründen sucht, also Aufschluss darüber begehrt, was dem Entstehen dieser Schöpfung zugrunde liegt. Dieses Wissen kann aber nur dem Menschen vermittelt werden, dessen Geist wirksam werden kann in ihm. Und diesem wird auch die Macht und Kraft Gottes, sein Wille und seine Weisheit offenbar. Und nun auch seine übergroße Liebe, die der Urgrund der gesamten Schöpfung ist. Also es ist die Liebe die Ursubstanz jeglichen Schöpfungswerkes, die zwar in sich keine Materie ist, aber durch den Willen Gottes zur Materie wird. Die Liebe ist geistige Kraft. Sie ist nichts Stoffliches, sondern etwas Ätherisches, wovon sich der Mensch als solcher noch keine Vorstellung machen kann. Die Liebe ist das Wesentliche und darum auch die Ursubstanz der Schöpfung, wie auch das Wesen der ewigen Gottheit selbst Liebe ist. Es ist die Schöpfung also die Ausstrahlung der ewigen Liebe und somit einer unvorstellbaren Kraft, die alles zu bewirken imstande ist. Der Mensch und alles Sichtbare um ihn ist diese Kraft in ihrer gröbsten Form. Das heißt, sie ist vor urewigen Zeiten von Gott ausgegangen, sie hat sich in die Unendlichkeit verloren, sie ist dem Gegenpol Gottes zugestrebt. Der Kraft, die als urgeschaffener Geist mit auch freiem Willen sich negativ zu Gott einstellte. und sie hat dadurch ihre ursprüngliche Beschaffenheit verloren. Sie hat sich dem Willen des Gegners von Gott angeglichen und ist, um ihre ursprüngliche Beschaffenheit wieder zu erlangen, zur Erschaffung alles dessen verwandt worden, was dem Menschen sichtbar ist. Und diese Wandlungsmöglichkeit ist der Zweck und das Ziel der gesamten Schöpfung, dass die von Gott ausgegangene Kraft wieder zu Gott zurückfindet. Die Kraft Gottes ist aufbauend und gestaltend, die Kraft seines Gegners abtragend und zerstörend. Gott kann durch seinen Willen die von ihm ausgehende Kraft zur Form werden lassen. Und er tut dies, weil sein Wesen tiefste Liebe und Weisheit ist. Der Gegner Gottes braucht seine Kraft nur, um das Gottzugehörige von ihm zu trennen, um die göttliche Ordnung zu zerstören, denn seine Kraft, die ursprünglich auch Liebe war, hat sich durch seinen Willen ins Gegenteil gewandelt. In verkehrte Liebe zu sich selbst und Hass zu allem außer ihm Befindlichen. Seine Liebe sucht sich alles zuzuwenden, was von Gott ausgeht, um seine Kraft zu vermehren. Aber er wendet sich nicht dem, was er begehrt, in Liebe zu, sondern er sucht es zu zerstören. Und da Liebe allein der Urgrund jeglichen Schöpfungswerkes ist, kann der Gegner Gottes nimmermehr sichtbare Schöpfungen erstehen lassen. Denn diese Macht steht nur dem Vollkommenen zu, das völlig eins ist mit Gott. Der Gegner Gottes hat sich aber dieser Macht beraubt durch seinen Gott entgegengewandten Willen, weil ihm dadurch die Liebe verloren ging, die Kraft, durch die alle Dinge erstehen. Und nie und nimmer wird er im Vollbesitz der Kraft sein, so ihm die Liebe mangelt, die göttlichen Ursprungs ist. Denn die Liebe macht das Geistige zu einem gottgleichen Wesen, das schaffen und gestalten kann nach seinem Willen, der immer auch der Wille Gottes sein wird. Amen.